mein Herze dir gewogen, so will ich mich mit dir in Ewigkeit vertrauen und verloben. Treu, so leg ich dir.